Hallo, meine Magic Man, hier ist ja wieder euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, erstmal vorweg, also vielen Dank, dass die Roomtour bei euch so gut angekommen ist und für das positive Feedback darauf. Was ich sagen muss, was mich auch selber ein bisschen gestört hat, war, dass meine Kamera nicht in der Lage war, mit dem Autofokus an manchen Stellen die Schärfe so schnell herzustellen oder beziehungsweise es an manchen Stellen so ein bisschen unscharf gemacht hat. Also es ist wie gesagt so eine Spiegelreflexkamera, die ich mir mal 2017 gekauft habe. Die war auch ziemlich teuer und die kann auch eigentlich eine sehr gute Qualität. Aber wie ich jetzt festgestellt habe, ist die Qualität wirklich nur gut, wenn ich sie auf eine Stelle richte und sie dann dort fokussiert bleiben kann. Dann richtet sie einen Autofokus aus oder man kann auch mit manuellem Fokus dann. Und da macht die eine ausgezeichnete Qualität, aber in dem Moment haben wir ja gestern gemerkt, wenn man so ein bisschen in die Bewegung geht und mit diesen Lichtwechseln, die ich nun mal hier im Haus habe, weil wie gesagt, von der einen Seite scheint halt die Sonne massiv rein, die andere Seite ist wieder dunkler und so weiter, damit kamen die nicht so gut zurecht. Aber ich bin schon dran, also es gibt ja diverse tolle Modelle, die wohl einen schnelleren, ich habe schon heute Morgen so ein paar Tests gelesen, also es gibt da Modelle, die einen schnelleren Autofokus haben, mit so einem tollen Klappdisplay, da gibt es dann auch so einen Stab für, dass man die dann auf sich richten kann, egal wo man ist und egal ob man gerade Auto fährt oder sonst was, um dann einfach das, was man denkt, in dem Moment, wo man es denkt, dann auch in die Kamera geben zu können. Und da habe ich mir jetzt auch schon viel Gedanken drüber gemacht und das, da werde ich jetzt irgendwie investieren und mir sowas nochmal gönnen. Weil mein Handy kann eigentlich auch eine ziemlich gute Aufnahmen machen. Ich habe sogar hier auch 4K, drei Cams drin und so weiter. Also es hat auch alle Möglichkeiten. Nur wenn ich die Kamera jetzt beispielsweise nehmen will, dann die so auf mich richten will. Und wie gesagt, die Kamera, die hier drin ist und die ich so auf mich richten könnte, und wenn ich dann das Display auch selber sehen kann, um mich selber zu sehen, ob ich auch vernünftig im Bild bin. Die Qualität ist wiederum nicht mehr so schön und die kann dann auch nicht mehr so viele Bilder pro Sekunde. Und auf der Seite würde ich mich wiederum nicht sehen und dann wäre auch immer das hier im Weg und dann wackelt das hier rum und bis ich das Ding dann ausgepackt und auf mich gerichtet habe. Es ist alles nicht so ganz optimal. Dann ist auch der Gedanke schon wieder nicht mehr der gleiche, wie man ihn in dem Moment authentisch dann zum Besten geben will. Und deswegen habe ich gedacht, werde ich da nochmal nachinvestieren. Kostet ungefähr 500 € das, was ich da ins Auge gefasst habe. Gebraucht, ein bisschen billiger. Aber für ein 3 Jahre altes Gerät, 100 € weniger, sehe ich wiederum auch nicht ein. Dann kaufe ich mir dann doch lieber ein neues Gerät. Also ich finde, ein 3 Jahre altes Gerät muss signifikant weniger kosten als ein neues Gerät. Nur 100 € weniger oder 150 € weniger ist für mich dann kein Kaufargument für eine Gebrauchtware. Und dann würde ich mich nach neuer Ware orientieren. Aber wie gesagt, ich bin dran, da habe ich was Spannendes vor, weil wie gesagt, ich finde schon, Qualität ist da auch wichtig. Ich überlege auch schon, ich finde das eigentlich gut, wo ich hier sitze, aber hier brauche ich auch noch irgendwie was anderes. Also ich brauche jetzt auch noch Vorhänge, jetzt brauche ich plötzlich Dinge, um die Qualität für euch ein bisschen zu verbessern, weil ich finde auch, die Sonne fällt jetzt hier rein und ich sehe ja mein Gesicht selber. Also ich bin hier schattig, hier hell. Ich will versuchen, mal ein bisschen nachzuoptimieren, dass man das ein bisschen besser machen kann, weil ich möchte die Videos auch selber für, einmal für euch und auch selber für später noch haben. Und ich will mich da gar nicht ärgern drüber dann. Und es ärgert nicht wirklich. Also man kann damit arbeiten, man kann es verwenden und die Message ist trotzdem klar. Aber ich denke schon, so, ne, das ist halt durch diesen Halb-Halb-Lichteinfall und da muss ich halt hier mit Vorhängen ein bisschen gegensteuern. Und aber ich habe mir schon Gedanken dazu gemacht. Ich werde dann nach und nach so ein bisschen mir das ein oder andere gönnen. Und wie gesagt, auch diese kleine Kamera, da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein ganz nettes Spielzeug, wenn man dann wirklich auch unterwegs ist, wenn man mal im Gym ist oder wenn man mit dem Auto unterwegs ist oder wenn man sonst wo ist, mit dem Hund gerade Gassi geht. Kimber schläft übrigens da gerade ganz niedlich. Und man irgendwas zack, zack, zack, so ein bisschen schneller mit 60 Bildern pro Sekunde, mit einem tollen Autofokus, der sofort scharf stellt in alle Richtungen. Aber das wäre schon was Feines und ja, wie gesagt, ich bin dran. Da kommt noch was. Und wie gesagt, nochmal vielen Dank für die positive Resonanz auf diese Roomtour. Thema des heutigen Videos ist, wie bekomme ich meine Ex zurück oder sollte man seine Ex überhaupt zurück wollen? Und verzeiht mir meine Ehrlichkeit, aber die Überschrift, wie bekomme ich meine Ex zurück, ist Clickbait. Glaubt ihr wirklich, Coach Magic möchte seine Ex zurück? Nein, nein, nein, nein. Und wie komme ich auch überhaupt auf dieses Topic, also auf dieses Thema? Es geht darum, im Internet hier, auch bei YouTube scheint ja dieses Thema, wie kriege ich meine Ex zurück, wirklich ein großes Thema zu sein. Und dementsprechend, also diese Art von Content wird ja wahnsinnig bedient und hat ja wahnsinnige viele Zuschauer, die sich anscheinend dafür interessieren, wie man seine Ex zurückbekommt. Und da muss ich euch Männern wirklich sagen, was wollt ihr eure Ex zurück? Also ich möchte euch auch mal aus meiner Perspektive was sagen. Also einmal, wenn ihr euch von ihr getrennt habt, dann hatte es einen Grund. Das heißt, sie hat Probleme in euer Leben gebracht, sie hat euch unzufrieden gemacht, sie hat Drama in euer Leben gebracht, warum ihr dann irgendwann von ihr zu diesem Entschluss getrieben worden seid, zu sagen, okay, ich trenne mich von diesem Mädchen oder von dieser Frau, das funktioniert nicht mehr. Das hatte seinen Grund. Ihr glaubt doch jetzt nicht wirklich, oder man kann doch nicht wirklich glauben, wenn man jetzt wieder zurück zu ihr geht, dann wäre irgendwas anders. Die Menschen ändern sich dahingehend nicht mehr. Das wäre vielleicht nochmal 2, 3 Wochen, funktioniert das vielleicht nochmal und dann sind die alten Muster wieder da. Und also allein aus dem Gesichtspunkt würde ich, wenn ich selber einmal die Entscheidung getroffen habe, wie ich trenne mich, habe ich jetzt von meiner Ex getrennt, ich will die nie wieder. Also ich kann mich mit der vielleicht entspannt unterhalten oder so, aber ich will die nie wieder. Ich will die nie wieder mit der unter einem Dach oder nie wieder möchte ich mit irgendwie sowas wie eine Beziehung oder so ein Hokuspokus kommt mir überhaupt nicht mehr ins Haus. Also ich gehe meinen eigenen Weg straight und alles, was mich davon, es gibt nichts mehr, was mich davon abbringen kann, weil ich den Wert meines eigenen Weges begriffen habe. Und das ist, da könnte ich jetzt noch weiter ausholen, das hat halt einfach damit zu tun, weil ich um meine eigene Leistungsfähigkeit zum Beispiel weiß und ich jetzt weiß, was ich zu leisten imstande bin, ohne diese Alcatraz-Kugel an meinem Fuß. So, aber lass uns bei dem Thema bleiben, mit der Ex zurück. Andersrum, wenn diejenige Frau den Mann geexitet hat oder gesagt hat oder die Beziehung beendet hat, dann würde ich auch sagen, wie kann man die jemals wieder wollen? Also wenn mir eine Frau gesagt hat, ich möchte mit dir nicht mehr zusammen sein, dann hat sie ein ganz klares Statement getroffen, sie hat eine ganz klare Aussage getroffen, für diese Frau würde es nie wieder einen Weg zurück in mein Leben geben. Eine Frau, die sich einmal gegen Coach Magic entschieden hat, kann nie wieder zurück. Die Tür schließt sich und die geht nie wieder auf. Absolut nicht. Und da muss man jetzt auch mal wirklich sehen, da habe ich viel zu viel Stolz, viel zu viel, ich weiß um meinen Selbstwert. Da gibt's keinen Weg zurück. Und ich möchte euch auch an dieser Stelle mal eine ganz interessante Geschichte erzählen, die einem Freund von mir aus Isernhagen passiert ist. Hier bei uns bei Hannover ist so ein bisschen bessere Wohngegend ist das. In Isernhagen, teilweise auch so ein bisschen ländlich, sehr nah von Hannover. Und was Immobilienpreise angeht, sehr hochpreisig. Und die haben sich dort, beides auch so ein Akademikerpärchen, und die haben sich dort er hat den gleichen Fehler gemacht, als er nämlich noch studiert hatte, haben sie auf die Leistungsfähigkeit seiner Schwiegereltern in Spee zugegriffen, so den Fehler, den ich auch gemacht habe, dass die Eltern meiner Freundin quasi das Haus für uns finanziert haben, aber uns das Geld nicht geschenkt haben, sondern ich den Abtrag bezahlt habe. Und so ähnlich war das bei denen auch. Er hatte noch studiert und sie auch. Und trotzdem konnten sie mit Nebenjobs und er hat ein bisschen Webdesign gemacht und so. Also er hatte Einnahmen, er hatte die Möglichkeit, den Abtrag zu bezahlen. Und deswegen haben seine Schwiegereltern in Spee das auch damals supportet, die Finanzierung, dass sie diese schöne Stadtvilla in Isernhagen bauen konnten. So, jetzt ist es aber so, dass nach 3 Jahren stellt sich dann auch wieder, ja, so, wo soll es noch hingehen? Wir haben dieses wunderschöne Haus mit diesen edlen Fliesen und diesem großen Glastisch und alles vom Allerfeinsten mit Fußbodenheizung und so weiter. Also stellte sich dann der Standard ein. Und er war eigentlich vom Typ auch ein Bad Boy, der dann über diese Beziehungsdynamik betaisiert wurde. Naja, er ist ruhig geworden, er saß dann da, wo soll es jetzt noch hingehen? Er hat sich dann mit dem, was quasi diese Gesellschaft von ihm fordert, hat er sich dann auch zufrieden gegeben. Er hat seinen Job, er hat seinen unbefristeten Vertrag dann irgendwann bekommen. Und wie gesagt, er ist Informatiker, er ist sehr schlau mit diesen ganzen Computerthemen und er ist trotzdem ein Alpha-Typ. Und jetzt ist es so, dass sie ihn dann irgendwann langweilig fand. Also früher fand sie ihn extrem spannend, ich kenne die beiden schon lange. Und irgendwann kam das dann, er saß dann nur noch da nach Feierabend. Gut, man muss gestehen, er hat dann auch den Sport ein bisschen schleifen lassen, aber jeder hat so seine Phasen. Aber das ist genau das, was wir Männer nicht machen dürfen. In dem Moment, wo wir von unserem Weg abkommen und irgendwie nicht mehr ganz unseren Weg gehen, auch in der Beziehung quasi, dann werden wir für die Frauen langweilig. Und er wurde für die Frau sehr langweilig, sodass sie irgendwann kam es in ihr auf, ihre Hypergamie ging an und sie wollte einen anderen Typen. So, das war ja nicht mehr genug, das hat ihr nicht mehr gereicht. Und sie hat ihn dann irgendwann, also sie hat dann irgendwann die Beziehung mit ihm beendet und hat gesagt, er muss ausziehen. Soweit ist das gekommen. Und was hat er für eine Handhabe? Der Vater war sehr fair von ihr. Der hat mit ihm dann noch einen Deal gemacht und dass er auch für seinen Anteil, den er dann an dem Haus bezahlt hat, weil ich glaube, den Abtrag haben die sich, glaube ich, geteilt. So war das bei denen. Bei mir habe ich das alleine gepumpt, aber bei denen war das so, dass die sich das geteilt hatten. Also sie hatte auch ihren Beitrag geleistet. Und der Vater hat dann einen fairen Anteil, also den er dann an diesem Haus über die Zeit, die sie da gewohnt haben, also an Abtrag geleistet hat, hat er ihm dann ausbezahlt, sodass er dann gehen konnte, ohne seinen Beitrag zu verlieren. Also das war sehr fair, das hätte sie nicht gemacht und hätte sie auch nicht gekonnt, aber der Vater von ihr war wirklich sehr fair, dass er den jungen Mann dann damals so behandelt hat. Und also das fand ich schon ziemlich cool, das gab es bei mir nicht. Aber es ist auch nicht schlimm, wie gesagt. Das sind Erfahrungswerte, die mich am Ende nur noch schlauer machen. Aber darum geht es hier nicht. Jedenfalls ist er dann ausgezogen. Er war am Boden zerstört. Sein gemeinsamer Traum von seinen Blue Pill-Traum, seine Blue Pill-Lebensideologie, die er von klein auf mitbekommen hat, wurde in dem Moment zerstört. So. Dieser Traum von diesem schicken Einfamilienhaus, von dieser Stadtvilla, von dieser Beziehung, er hat sich auch an diesen Lebensstandard gewöhnt. Dieses Badezimmer auf 25 Quadratmeter, diese ganze Lifestyle und natürlich auch die gesellschaftliche Anerkennung, die damit einhergeht, dass man dann sowas hat und in so einer Gegend wohnt und so weiter. Das hat schon einen gewissen Standard und dafür wird man dann in dieser Gesellschaft, muss man leider sagen, es ist tatsächlich so, man wird halt anders behandelt oder leider, es ist halt einfach so, man muss es gar nicht werten. Material macht dann doch den Unterschied aus. Und das hat er dann auf einen Schlag verloren. So, er wurde dann gebeten auszuziehen und das war dann auch so, Töchterchen wollte nicht mehr oder seine Freundin wollte nicht mehr und er musste gehen. So, nach 2 Wochen hat sie dann plötzlich gemerkt, nachdem sie dann nochmal 2 Runden auf dem Karussell gedreht hat, das ist in der Zwischenzeit auch vorgekommen, da darf man sich nichts vormachen, da war sie überall auf Partys unterwegs, da war sie plötzlich entfesselt. Und das müsst ihr euch bewusst machen, in dem Moment, wo eure Frau oder Freundin sich von euch trennt, hat die schon irgendwas im Orbit, die hat irgendeinen Plan, die hat schon an einem anderen Alpha gerochen, die hat was vor. Und die wird auch nicht mehr zögern, in dem Moment das dann umzusetzen. Sie wartet jetzt quasi nur noch auf den Moment, dass das jetzt endlich vollzogen ist, dass es endlich weitergehen kann. Die hat da kein Herz mehr. Und was der andere, was ihr Ex-Mann in dem Moment dann oder ihr Ex-Freund in dem Moment dann durchzumachen hat oder wie es dem geht, das spielt erstmal keine Rolle. Sie hat einen neuen Fahrplan, den sie durchzieht. Und also in deren Fall war das so, dass sie sogar noch 2 Runden auf dem Karussell gedreht hat, um dann nach 2 Wochen zu dem Entschluss zu kommen, ach Mensch, was habe ich da bloß gemacht? Was habe ich da bloß gemacht? Er war doch so ein Toller. Also ihre Emotionen haben sie in die eine Richtung getrieben und dann haben sie ganz schnell wieder in die andere Richtung getrieben. Und dann hieß es, er war doch so ein Toller und er war doch so bodenständig und er war doch so muskulös und er war so toll. Aber all das, als sie ihn hatte, hat nicht für sie gereicht, sodass sie ihn geexitet hat. So, und nachdem sie dann auf dem Karussell ihre Runden, wie gesagt, gedreht hat, ist sie wieder zu der Einsicht gekommen, dass sie ihn wieder will. So. Und dann hat sie sich um ihn bemüht und sie war ja auch finanziell sehr stabil, aus sehr gutem Haus und hat ihm dann auch zu Weihnachten tolle Geschenke gemacht. Da gab es dann also wirklich super Sachen und die sehr hochpreisig waren, technische Geräte und so weiter. Und ja, es ging wieder los mit den beiden. Und er könnte dann auch wiederkommen. Und so weiter. Und für ihn der Schmerz in der Zwischenzeit, er musste sich eine Wohnung suchen, er hatte diesen ganzen Stress, er musste raus und sie konnte ihn auch gar nicht schnell genug loswerden in der Situation. Aber nach den 2 Wochen wollte sie ihn wieder. Okay, ich will es nicht so lange machen. Er ist wieder zurückgegangen, er ist wieder in das Haus wieder eingezogen. Und jetzt kommt der Hammer nach 2 Wochen später und das ist die Demütigung für jeden Mann. Und merkt euch gut, was ich euch gerade gesagt habe, wie sich das da zugetragen hat. Nach 2 Wochen, also wie gesagt, sie hat ihn geexitet, 2 Runden auf dem Karussell gedreht, 2 Wochen später wollte sie ihn wieder. Hat sie sich um ihn bemüht, hat ihn beschenkt, hat ihn geschmeichelt und so weiter. Er hat sich weich kochen lassen und ist wieder zu ihr zurückgegangen. So, jetzt ist die Geschichte aber nicht zu Ende. Es gibt kein Happy End an der Situation. Okay, das war jetzt ein Fehltritt, das ist alles wieder gut. Nein, das hat gar nicht lange gedauert. 4 Wochen später hat er sie wieder gelangweilt und sagt, ach Mensch, jetzt habe ich den wieder gekriegt, das ist alles nichts Besonderes, jetzt sitzt er da wieder rum. Ich war doch auf dem richtigen Weg, den loszuwerden. Ich muss ihn wieder loswerden. Und hat ihn wieder geexitet. Was das für Schmerzen angerichtet hat bei diesem Mann, das muss man sich mal vorstellen. So, das ist die totale, sie hat ihn behandelt wie den letzten Trottel, wie den letzten Beta, wie wirklich, also wie so eine alte, zerknüllte Serviette, wo man reingeschnaubt hat und schmeißt sie, das ist unglaublich. Und das hat er mit sich machen lassen. So, jetzt wollte sie ihn dann sogar nochmal, er ist wiedergegangen und hat dann auch irgendwann eine Wohnung gefunden und so weiter. Und jetzt hat sie natürlich gesehen, wie er sich dann gemacht hat, nachdem er dann alleine war. Das heißt, er hat wieder den Sport forciert, er ist sehr gut muskulös wieder geworden. Bei Instagram konnte sie sehen, was aus ihm geworden ist, dass sie ihn wieder haben wollte. Aber dann war er zumindest so schlau, dass er die nicht mehr genommen hat. Also, nur mal so. Das ist die eine Variante, die da auch entstehen kann. Deswegen geht niemals mehr zurück, niemals. Wenn ich jetzt hier meinen Sportwagen verkaufe und genauso nüchtern sehe ich das, wenn ich meinen gelben Sportwagen verkaufe, den ich gehegt und gepflegt habe, der jährlich Ölwechsel gekriegt hat, der nicht im Winter gefahren wird, der nur trocken und abgedeckt rumsteht, wenn ich den jetzt verkaufe und ich verkaufe den an jemanden, der gerne Nordschleifen-Videos drehen möchte und der prügelt den da 3 Wochen drüber, vergleichbar mit dem Karussell, dann möchte ich dieses Auto danach auch für 2.000 Euro weniger nicht mehr zurück. Das ist nicht mehr das Gleiche. So, das hat nicht mehr den gleichen Wert für mich. Und deswegen sollte jeder Mann am Ende des Tages wirklich seine Würde, seine Integrität und seinen Stolz wahren. Einmal raus, kein Weg zurück. Wenn sich die Frau einmal gegen den Mann entschieden hat, ist die Nummer durch. Es gibt kein Zurück mehr. So sehe ich das zumindest. Und ich kann das jedem wirklich auch in Anbetracht des Beispiels, das ich euch gerade genannt habe, wirklich nur ans Herz legen. Dann gibt es noch die zweite Variante, dass man sich von der Frau getrennt hat, die Frau Besserung gelobt, aus welchem Grund auch immer, und möchte den Mann wieder. Das ist auch sehr gefährlich. Sie bessert sich nicht, sie ändert sich nicht. Das ist zumindest meine Erfahrung der Dinge. Und was jetzt sehr gefährlich sein kann, ist, dass sie rachlustig ist quasi oder auch rachsüchtig ist und sagt, okay, den hole ich mir erstmal wieder und ich möchte mich von ihm trennen. Also ich kann das nicht so auf mir sitzen lassen, dass er sich von mir getrennt hat, sondern ich möchte mich von ihr trennen, von ihm trennen. Und dass sie dann wieder Schluss macht. Also sie holt sich den Mann wieder, 8 Wochen später sagt sie, ah, weißt du was, das ist doch nicht mehr so, wie ich mir das vorgestellt habe. Geh bitte. Wie gesagt, als Mann sollte man diese Gelegenheit gerade nutzen, diese Ruhe und diesen Frieden, den man dann gewinnt, sollte man sich nicht mit verrückt machen, um über die Frau nachzudenken. Man sollte in dieser Situation wirklich über sich selber nachdenken, seine Mitte finden, sich neu fokussieren, sich neu ausrichten und im Optimalfall die Stärke in sich selbst finden, seinen eigenen Weg zu gehen. Die rote Pille zu nehmen und dann braucht man noch gar keine Stärke mehr, um seinen eigenen Weg zu gehen. Das ist die logische Konsequenz daraus. Ja, Männer, und deswegen empfehle ich euch wirklich sämtliche Content-Producer der Manosphere, ihr macht da nichts falsch, nehmt das Wissen für euch raus, das ihr gebrauchen könnt und trefft für euch die richtige Entscheidung. Und deswegen ist es beispielsweise so bei mir jetzt, beispielsweise auch bei meiner Ex-Freundin jetzt, sie ist wirklich, auch in ihrer Jugend, hatte ich ja schon mal gesagt in dem Video, sie ist wirklich eine wunderschöne junge Frau gewesen, kann man sich jetzt auch nichts verkaufen, ich bin da gewaltig schlauer geworden, ihre Schönheit ist jetzt nicht unbedingt irgendein Segen, so, damals habe ich das gedacht, aber bringt mir halt auch nichts, außer dass sie schön ist, aber was kann ich damit anfangen, dass sie schön ist, so, was tut sie für mich, weil sie schön ist, was bringt mich das weiter in meinem Leben, weil sie schön ist, also das war auch eine Pille, die ich verinnerlicht habe, die ich erstmal auch für mich reflektiert und wirklich mir verständlich machen musste, dass mir ihre Schönheit absolut nichts bringt, dass sie deswegen absolut überbewertet ist, dass es nichts über sonstige Qualitäten oder Fähigkeiten aussagt. Und tatsächlich ist das dann so, das ist zumindest meine Erfahrung, je attraktiver die Frau, desto weniger Qualitäten hat sie, weil sie die halt einfach nicht entwickeln musste. Sie braucht die nicht, um gut über die Runden zu kommen. Ja, genau. Was ich sagen wollte ist, ich habe mich von ihr getrennt. So, das hat sie zu Lebzeiten noch nicht erfahren. Es hatte sich ihr ganzes Leben lang, also bis sie 38 Jahre alt war, noch nie ein Mann von ihr getrennt. Noch nie. Auch gerade in ihrer Prime, wo sie von, ihre Prime war definitiv sehr lange. Sie hatte eine lange, attraktive Prime, die muss man ihr lassen. Die war bei ihr wirklich locker von 18 bis, ja, war sehr attraktiv, bis 30 auf jeden Fall. Also wirklich das, was wir Männer unter Attraktivität und Schönheit verstehen. Jeder definiert ja jede Frau auch nochmal ein bisschen anders, was für den einen eine 8 ist, ist für den anderen eine 9. Am Ende sind wir Männer uns über Attraktivität eigentlich ziemlich einig, wenn wir einen gewissen Anspruch haben. Es gibt aber auch viele, viele Abweichungen, also was der eine eine 6 nennt, der andere wieder eine 8. Das gibt es halt tatsächlich auch. Aber ich würde schon sagen, wenn ich das sage, dann ich kann das ganz gut einordnen. Also sie war definitiv auf der oberen Skala. Sagen wir einfach 9. Müssen wir gar nicht 10 oder 9,5, müssen wir gar nicht so weit gehen. Sagen wir einfach 9. Also viele, viele Männer haben sowas noch nicht gehabt. So. Auch in ihrer Vergangenheit, auch als Blue Pillar nicht gehabt, auch als Alpha nicht gehabt. Die war wirklich sehr, sehr, sehr hübsch. Wie gesagt, und daher kannte sie das in ihrer Prime natürlich nicht. Von 18 bis wirklich 30 hatte sie ihre Prime. Dann kam die Wall und ist immer noch eine hübsche junge Frau, also relativ junge Frau, relativ hübsch, alles gemessen an dem, was sie mal war, natürlich nicht mehr. Die Wall kam. Das sieht man auch als erfahrener Red Pillar, sage ich mal. Jetzt ist es aber so, sie hatte gerade auch ihre Schönheit, ihre Attraktivität, ihrer Prime, also in ihrer Prime, war es geschuldet, dass ich in der Zeit niemals einen Mann gewagt hätte, von ihr zu trennen. Jeder Mann, den sie in der Zeit hatte, dachte, oh mein Gott, das ist so eine Frau. Und dementsprechend ist sie den Männern immer überdrüssig geworden. Sie konnte die nicht mehr sehen und wollte die aus irgendwelchen Gründen loswerden. Und also manche haben nach 4 Jahren nochmal angefragt, ob das ihnen alles so leid tut und ob sie die nicht nochmal wiederhaben können. Dementsprechend ist sie natürlich absolut verwöhnt, was solche Themen angeht. Und da hat sie mit mir jetzt auch mal eine Portion Realität runterschlucken müssen, dass alles nicht mit jedem Mann so machbar ist. Das funktioniert so nicht. Also ich habe mich von ihr getrennt und sie wird bei mir niemals wieder eine zweite Chance kriegen. Weil ich gehe sowieso meinen eigenen Weg, deswegen hat sowieso keine Frau mehr eine Chance bei mir, was diese Themen angeht. Das war definitiv meine letzte Beziehung dieser Art, wo ich mich an eine Frau gebunden habe. Ich habe nichts dagegen, dass sich eine Frau an mich bindet, hat aber nichts damit zu tun, dass ich mich an sie binde. Da habe ich wirklich eine sehr differenzierte Betrachtungsweise entwickelt. Aber das war wirklich eine Portion Realität, die ihr überreicht wurde. Das war ihre persönliche rote Pille. Also, und auch die anderen Männer, wie gesagt, die wollten sie immer wieder und die haben immer wieder bei ihr und auch Vollkontakt mit der Ex wollten die immer wieder und so. Bei mir ist das ist vorbei. Das Ding ist ein für alle Mal. Der Drops ist gelutscht. Es gibt keinen Weg mehr zurück. Ja, Männer, ich denke, meine Message ist klar. Entwickelt euren eigenen Selbstwert, treibt euren Selbstwert hoch, sodass ihr am Ende des Tages erkennt, wo euer individueller Wert ist, dass ihr das gar nicht mehr nötig habt. Ex zurück, was soll das? Das ist, wie gesagt, das ist wie der andere YouTuber aus Amerika sagt, das ist beschädigte Ware. Heißt der? Den gucke ich auch immer gerne. Der ist, ich mag zwar diese ganze Pick-up-Geschichte ist mir manchmal so ein bisschen zu, wo soll das hinführen, welches Ziel soll dieser Aufwand haben? Also, wie heißt der? The 33 Secrets, Matt Cross. Ich mag den, müsst ihr mal gucken. Es ist auch ein super YouTuber aus Amerika. Also ich mag seinen Stil. Der hat es auch definitiv drauf, was dieses Pickup angeht. Der hat auch viel vom Leben verstanden. Ich bin nicht mit allem einverstanden, was so seine Pickup-Geschichte angeht, obwohl er es auf jeden Fall drauf hat. Die Frage stellt sich wahrscheinlich nicht. Aber ich frage mich, wofür dieses ganze Pickup? Wofür diese ganzen Frauen klar machen? Was soll mir das in meinem Leben bringen? In der Zeit kann ich Sport machen, in der Zeit kann ich Kunden akquirieren, in der Zeit kann ich so viele Dinge machen. Was soll ich da so viel Pickup? Was soll ich mit diesen ganzen Telefonnummern? Was soll ich mit diesen Frauen texten? Warum? So, das erschließt sich mir nicht. Scheint bei ihm auch ein Business zu sein. Ich gönne ihm sein Business, läuft super. Und wenn es Männer interessiert, sind sie da auch definitiv gut aufgehoben. Darum geht es nicht. Aber was der so übers Leben zu sagen hat, ist definitiv interessant und sollte man sich vielleicht auch mal gönnen. Aber wie gesagt, da muss jeder Mann gucken, was für ihn da das Richtige ist. Ich denke, die Message ist klar, Männer. Ich will es nicht zu lange machen. Ich sage danke für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich wieder auf eure Kommentare, auf eure Daumen hoch. Ich verlinke das hier mal von Matt Cross, aber ich glaube, der braucht meinen Support beim besten Willen nicht. Aber trotzdem, falls den einen oder anderen interessiert, könnt ihr da gerne mal reingucken. Und ja, wie gesagt, ich freue mich auf eure Daumen hoch. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich freue mich auf eure Abos. Und wir sehen uns morgen, Männer. Tschüss.